Lektion 4, Hörtext 3. Zusammen wird Geld gespart. Immer wieder werden wir von unseren Kunden gefragt, warum kann IDEA eigentlich gute Möbel so preiswert anbieten? Da sage ich dann immer, ganz einfach, weil bei uns alles getan wird, um ihr Zuhause zu verschönern und ihren Geldbeutel zu schonen. Und wie geht das? Alle neuen Möbel werden bei uns im Hause geplant. Unnötig teure Materialien und aufwendige Konstruktionen gibt es also bei uns nicht. Ja, gehen die dann nicht schnell kaputt? Aber nein, Qualität wird bei uns ganz groß geschrieben. Alle unsere Möbel werden gründlich getestet. Dabei werden sie von Maschinen automatisch viele tausendmal gedrückt und gepresst und starken Belastungen ausgesetzt. Nur Möbel, die unsere Prüfabteilung nicht kaputt gekriegt hat, finden Sie in unserem Angebot. Aber Qualität kostet doch viel Geld, oder? Unsere Möbel werden von anderen Firmen in hohen Stückzahlen für uns produziert, und zwar dort, wo die Kosten am niedrigsten sind. Dort werden sie dann in möglichst kleine Pakete gepackt. Das spart Kosten für Lager und Transport. Und verkauft werden sie nur in unseren eigenen Möbelhäusern außerhalb der Städte, dort, wo es nicht so teuer ist. Und Sie, Sie helfen uns natürlich auch, die Möbel so preiswert anzubieten. Ich? Wieso ich? Nun, die Möbel werden von unseren Kunden ausgesucht, abgeholt und nach Hause transportiert. Das spart wieder Transportkosten. Natürlich können die Möbel auch von einem Transportunternehmen zu Ihnen nach Hause gebracht werden. Das kostet dann halt extra. Und die Montage brauchen Sie auch nicht zu bezahlen. Die Möbel werden ja von Ihnen selbst zusammengesetzt. Keine Angst, das ist nicht schwierig. Und was mache ich, wenn mir die Möbel nicht gefallen oder wenn etwas fehlt oder kaputt ist? Alles kein Problem. Alle bei uns gekauften Möbel können innerhalb von 3 Monaten zurückgegeben werden. Sie können also in Ruhe prüfen, ob Sie mit unseren Möbeln zufrieden sind. Alles klar? Alles klar. Einen Teil mache ich, einen Teil macht IDEA und zusammen wird Geld gespart. Also darum kann IDEA gute Möbel so preiswert anbieten.